Wolken, Wolken, wolkig, Wolkengrau, Wolkengrau, Wolke, Wolkenstudie, Wolkenstudie, Wolkenstimmung, Wolken, Wolkenfenster, Wolkenrosa, Wolkenblau, Wolken, Wolke, Wolke, Wolke, Wolkenstudie, Gelblich, Wolkenstudie, Grünblau, Wolkenstudie, Abstrakt, Wolken, Wolken, Sylt, Wolke, Wolke, Wolke, Wolke, Wolke, Wolke, Wolke, Zerstör, Candle, Candle, Candle, Candle, Candle, Candle. Candle, candle, to candles, women, to candles, Eisläuferin, candle, Sekretärin, candle, Sekretärin, candles, Evelyn Blau, candles, Helen, Helen, candle, Frau Marlowe, Frau mit Schirm, Renate und Marianne, Sidereal, Turmspringerin 1, Turmspringerin 2, Inge Bund, Soraya, Kopf, Heidi, Wagenmädchen im Garten, Frauenkopf im Profil, kleine Sekretärin, Frau Niepenberg, Schwimmerinnen, Sänger, Frau die Treppe herabgehend, Krankenschwestern, zwei Frauen mit Torte, junge Frau Bund, Elisabeth, Mädchen mit Sonnenbrille, Mädchen mit Sessel, Turnerin, Tänzerin, Helga Matura, Helga Matura mit Verlobtem, Philodendron, zwei Frauen, Frau auf Sofa, zwei Frauen auf Sofa, Gymnastik, Schneelandschaft erwischt, Schneelandschaft, Heidi Kuhn, Davos, Barbara N., Brigitte Polk, Brigitte Polk, Brigitte Polk, Brigitte Polk, Brigitte Polk, Brigitte Polk, Eisberg, Lesende, Lesende, Kopf, Skizze, Schnee.